Nach den Meldungen aus Südkorea fand unter Veranstaltung der außerordentlichen Volksaktion für den Rücktritt der Bakune-Regierung am 17. Dezember in mehr als 80 Gebieten die 8. gesamtnationale Aktion gleichzeitig statt. Daran beteiligten sich rund 770.000 Personen verschiedener Kreise und Schichten. In Seoul entfalteten mehr als hunderttausende Personen vor der Kerzenkundgebung überall in der Stadt vielfältige Aktionen für den Rücktritt der Bakune-Regierung. Anschließend versammelten sie sich auf dem Gwanghwamun-Platz und hielten eine Kundgebung ab. Danach unternahmen sie einen Demonstrationsmarsch zum Blauen Haus, der offiziellen Residenz des Ministerpräsidenten und dem Verfassungsgericht. Die faschistische Polizei setzte rund 18.000 Polizisten der 228 Kompanien an mehreren Orten ein und sorgte für eine gespannte repressive Atmosphäre. In derselben Zeit wurden auch in allen Gebieten Südkoreas die Kerzenkundgebungen für den Rücktritt der Machthaber abgehalten.